einen schönen guten Abend bei Sachzwang FM. Sachzwang FM, Vorlesungen über die bürgerliche Gesellschaft. Der ideologische Staubsauger ist wieder da. Heute, wie angekündigt, die zweite Folge, die zweite und letzte Folge von einem Aufsatz von Robert Kurz aus dem Jahre 1993. Subjektlose Herrschaft zur Aufhebung einer verkürzten Gesellschaftskritik. Dieser Aufsatz ist sehr lang, deshalb die zwei Teile. Die ersten sechs Kapitel habt ihr schon in der vorhergehenden Sendung gehört. Und die Kapitel 7 bis 12 folgen heute. Bisher ging es um Theorien, die einer systematischen Kritik unterzogen wurden. So die Systemtheorie von Niklas Luhmann, die Bürokratisierungstheorien von Max Weber und Trotzki, den strukturalistischen Marxismus eines Althusser und so weiter. Gute Unterhaltung. Auf den ersten Blick könnte es so erscheinen, als würde mit dem Begriff der Fetischkonstitution nicht nur der alte, subjektiv aufklärerische Herrschaftsbegriff, sondern der Herrschaftsbegriff überhaupt obsolet. Die Destruktion des Subjekts müsste dann im Begriff der bloßen Marionette gefasst werden. Eine solche unvermittelte Preisgabe des Herrschaftsbegriffs wäre sozusagen schon taktisch inakzeptabel. Sie würde erstens den Menschen die real erfahrenen und als durchaus leidvoll erlebten Zwänge auszureden scheinen, die den Alltag auch der säkularisierten Fetischgesellschaft von totalem Markt und demokratischem Rechtsstaat bis in die Poren bestimmt. Dass diese Repression nicht mehr auf ein bestimmtes Subjekt zurückgeführt werden kann, dass sie strukturell ist, ändert nichts an ihrem Charakter und nichts daran, dass sie hassenswert ist. Zweitens würde dieser Marionettenbegriff die Herrschaft des Menschen über den Menschen gewissermaßen exkulpieren. Seitdem es gewisse Einsichten in den subjektlosen Charakter gesellschaftlicher Realbestimmungen gibt, seit die Begriffe von Rolle und Struktur aus dem Wissenschaftsolymp bis in das Alltagsbewusstsein hinabgesunken sind, werden sie auch mehr oder weniger naiv für die Rechtfertigung, Selbstrechtfertigung und Selbstberuhigung von Trägern bestimmter Herrschaftsfunktionen instrumentalisiert. Dass jemand nur seinen Job tut, seine Pflicht erfüllt, seiner Rolle gemäß handelt und im Übrigen leider selber den Strukturen ausgeliefert ist, solche Aussagen gehören längst zum Standardrepertoire falscher und schiefer Legitimation von Herrschaftsausübung. So wird kritische Erkenntnis in plumpe Affirmation verwandelt. Das ist besonders dort ärgerlich, wo die Herrschaftsfunktionen nicht starr formalisiert sind, wie in ökonomischen und bürokratischen Beziehungen, sondern wo sie eher informell exekutiert werden und in strukturellen Rollenzuschreibungen erscheinen, wie im Geschlechterverhältnis oder im Erziehungsverhältnis und auch in rassistischen Vorurteilen und Diskriminierungen. Die Selbstbeschwichtigung des Zwangsheterosexuellen und trotz höflicher Verbeugungen vor dem Feminismus an Selbstaufhebung nicht wirklich interessierten Mannes, das ja im Grunde genommen nicht er selbst als Person es sei, der bestimmte herrschaftliche Erscheinungen in der Geschlechterbeziehung trage, sondern dass er ja nur eine subjektlose und übermächtige gesellschaftlich-historische Struktur geradezu widerwillig und seinerseits gezwungen exekutiere, spukt in verschiedenen Graden und stummen wie expliziten Ausdrucksformen einer scheinreflektierten männlichen Verdrängungsleistung. das warenproduzierende System scheinbar alle Formen der Kritik selber in Waren verwandeln und dadurch strukturell unschädlich machen kann, so scheint das zwangsheterosexuelle männliche Herrschaftsbewusstsein mit seinen obsoleten Autonomie- und Souveränitätsansprüchen alle Erkenntnisinhalte der Kritik an der geschlechtlichen Struktur in eine jeweils höhere und elaboriertere Form der Selbstaffirmation umzubiegen. Gerade um seinen zunehmend uneingestandenen, drüberstehlerischen Herrschaftsstandpunkt nicht real aufgeben und die Kritik nicht bis an die eigene Zwangsidentität und gar bis an den eigenen Körper heranlassen zu müssen, lässt das Mannwesen sich sozusagen erleichtert in die Subjektlosigkeit und deren Begriff zurückfallen. Nicht ich bin es, die Struktur ist es. Das ist fast schon die Bewusstseinsverfassung des geisteskranken Triebtäters, der sich selber Schuldlosigkeit einredet, weil er ja nichts dafür kann, obwohl er ein Wissen über sich und seine Taten hat. Um bleiben zu können, was er ist, und um Herrschaft weiterhin ausüben zu können, ist der zwangsheterosexuelle, zwangssouveräne und zwangsidentitäre Mann bereit, sich selbst für unzurechnungsfähig zu erklären und den Subjektanspruch an die Struktur bzw. an das System abzugeben, an die ungeheure Macht der Subjektlosigkeit, die ihm nicht konkret wehtut. Das ist vielleicht überhaupt der geheime psychologische Sinn der Theorie von Niklas Luhmann und ihres beträchtlichen Erfolgs. Aber natürlich dürfen die Preisgabe des Herrschaftsbegriffs und die Marionettenmetapher nicht bloß aus quasi taktischen Gründen abgewehrt werden, um eine negatorische Position gegenüber hassenswerten und als unerträglich empfundenen Verhältnissen behaupten zu können. Das Problem muss auch theoretisch geknackt werden. Und die fast schon wieder weibliche Schleue, zum Beispiel der strukturalistisch pseudoreflektierten männlichen Selbstaffirmation, verweist in ihrer Paradoxie in der Tat auf ein theoretisches Problem, nämlich auf die Frage nach dem Verhältnis von Fetischkonstitution und Subjektivität. Die Erkenntnis, dass Struktur und System nichts Ontologisches und nichts bis in die organische Natur hinabreichendes sind, sondern dass sie auf der Ebene der zweiten Natur in ihrer Andersartigkeit entstanden sind und auf der Entwicklungshöhe des warenproduzierenden Systems sowohl erkennbar als auch obsolet werden, löst noch nicht das Problem des Binnenverhältnisses von Subjektlosigkeit und Subjekt. Wenn der Fetischbegriff zunächst eher spontan zur Reproduktion der strukturalistisch-systemtheoretischen Sichtweise und in die Nähe von deren affirmativem Gehalt mit lediglich veränderter Begrifflichkeit und historisierender Erweiterung führt, wenn sich spontan die Marionettenmetapher und die Negation des Herrschaftsbegriffs überhaupt aufdrängen, dann wird dadurch nur deutlich, dass es noch einen Missing Link in der theoretischen Reflexion gibt. Das Subjekt verschwindet nicht einfach als bloßer Irrtum, sondern es existiert ja weiter, auch wenn jetzt erkennbar als bloßes Binnensubjekt der selber subjektlosen Fetischkonstitution. Das Problem ist aber, dass der Fetisch kein selbstständiges, äußerliches und mit eigenem Bewusstsein ausgestattetes Wesen ist, das sozusagen mit Adresse und Hausnummer dingfest zu machen wäre. Die Subjektlosigkeit ist eben ihrerseits kein Subjekt, das herrschen könnte, sondern sie konstituiert Herrschaft und ist paradox bestimmt als gleichzeitig eigenes und fremdes, innerliches und äußerliches. Marx hat das Problem eher metaphorisch gefasst im Begriff des automatischen Subjekts, als welches der unsichtbare, allgegenwärtige und objektivierte Wert, die kapitalistische Fetischreproduktion blind steuert. Im Kontext der Kritik der politischen Ökonomie und der ökonomischen Formbestimmung des Kapitals im Allgemeinen mag diese metaphorische Bestimmung hinreichend sein. Für eine Durchdringung der Fetischkonstitution und des Subjektproblems als solchem ist sie aber unzureichend. Marx drückt damit nur die Paradoxie und Widersinnigkeit des Verhältnisses aus, denn Automatismus und Subjektivität schließen sich ja gegenseitig aus. Offenbar ist es schwierig, die Metareflexion des Verhältnisses in den Denkformen dieses Verhältnisses zu denken, die aber zunächst vorausgesetzt sind. Das fetisch konstituierte Bewusstsein kommt spontan zu dem Schluss, das kodierende und gesetzstiftende Wesen zu veräußerlichen, um dann beim Subjekt als der Marionette zu landen. Aber da draußen ist nichts. Das Subjekt ist eine Marionette, die selber die Fäden zieht. Das aber ist unmöglich, beziehungsweise es ist die Metapher für etwas in den vorausgesetzten Denkformen Undenkbares. Für das Subjekt gibt es als Bezugsgrößen entweder bewusstlose Objekte, die Natur, oder andere Subjekte. Dann kann der Fetisch nur noch entweder Objekt, Natur und somit unausweichlich, oder eben ein anderes und äußeres Subjekt sein. Das religiöse Bewusstsein der Vormoderne hat damit noch keine Probleme. Das äußere Subjekt als Gott bzw. Götterwelt, als Geisterwelt und Beseelung der Natur ist selbstverständlich. Aber eben deswegen ist auch die Subjektivität des Menschen selbst erst embryonal und es kann noch gar kein Subjektbegriff im eigentlichen Sinne existieren, weil auch die Natur noch nicht Objekt ist. Noch nicht berechenbare, gesetzmäßige Subjektlosigkeit, sondern selber Subjekt bzw. von Subjekten gesteuert. Die Subjekt-Objekt-Scheidung hat noch nicht konsequent stattgefunden oder erst in Ansätzen. Und die Natur erscheint insofern als ebenso unberechenbar wie die anderen Menschen. Die Begriffe von Fetisch und zweiter Natur verweisen aber darauf, dass es ein Etwas gibt, das im Subjekt-Objekt-Dualismus nicht aufgeht, das selber weder Subjekt noch Objekt ist, sondern dieses Verhältnis erst konstituiert. Im Grunde genommen haben Strukturalismus bzw. Systemtheorie und ähnliche Theoriekonzepte einen theoretisch transitorischen Charakter, wie das warenproduzierende System des Kapitals als Gesellschaftsformation transitorischen Charakter hat. Das Kapitalverhältnis ist die erste und einzige dynamische und sich selbst dynamisierende, von innen heraus sich transformierende Produktionsweise, die dadurch von vornherein über sich selbst hinausweist und zur Selbstaufhebung drängt. Insofern schließt sie die gesamte Vorgeschichte in sich zusammen und hebt sie gleichzeitig auf. Vormoderne und nicht-europäische Gesellschaften dagegen entwickeln sich zwar, sie entfalten jedoch keine an sich selbst destruktive Dynamik in diesem Sinne. Die einseitige Destruktion des Subjekts kann nicht bei sich stehen bleiben. Das Subjekt kann nicht als bloßer Irrtum und als Marionette belassen werden, weil in der vorausgesetzten Denkform die Frage nach dem Subjekt des Subjekts nicht abgewiesen werden kann. Eine Rückkehr zum religiösen Bewusstsein ist ebenso wenig möglich wie eine bloße Operationalisierung des herabgestuften Subjekts in den Binnenstrukturen der hingenommenen bzw. hinzunehmenden Subjektlosigkeit, die platt pragmatische Seite der Systemtheorie nahezulegen scheint. Schon das Hilfskonstrukt Rousseaus vom vergessenen Gesellschaftsvertrag, das die Problematik noch nach der anderen Seite hin aufzulösen sucht, war arg wackelig und unglaubwürdig. Weder die Auflösung der zweiten Natur ins Subjekt, die am Anfang der noch stolzen und aufbruchsfreudigen Moderne stand, noch ihre Auflösung ins Objekt, die am Ende der kleinlaut und selbstzweifelnd gewordenen Moderne zu finden ist, kann die Fetischkonstitution und damit das Herrschaftsproblem befriedigend erklären. Der entscheidende Punkt ist, dass es eine Ebene innerhalb der menschlich-gesellschaftlichen Konstitution und somit auch innerhalb jedes einzelnen Menschen geben muss, die jenseits des Subjekt-Objekt-Dualismus liegt. In dieser Form ist das Problem als dasjenige der Moderne und in den Kategorien der Moderne formuliert. Erst das moderne, warenproduzierende System hat den Subjekt-Objekt-Dualismus in reiner Form herausgearbeitet. In den prämodernen Formationen wäre das Problem, wie gesagt, so nicht formulierbar. Aber es ist dort ebenfalls latent vorhanden, wenn auch eben noch nicht ausdifferenziert. Man könnte vielleicht sagen, dass der Subjekt-Objekt-Dualismus die abstrakt allgemeine Bestimmung der Funktionsweise von zweiter Natur überhaupt darstellt, aber erst in der Geschichte der zweiten Natur ausdifferenziert werden musste, um schließlich in der Moderne bis zur Kenntlichkeit und damit Formulierbarkeit zu gelangen. Für das Aufklärungsbewusstsein gibt es entweder Subjekt, also Bewusstsein, oder Objekt, jedoch kein drittes. Der Schlüsselbegriff für das Verständnis des Dritten und eigentlich Konstitutiven kann nur der Begriff des Unbewussten sein. Zweifellos ist es das theoretische Verdienst von Sigmund Freud, diesen Begriff systematisch eingeführt zu haben. Dennoch soll hier nicht vom Unbewussten in der spezifisch freudschen Fassung die Rede sein. Es ist ja kein Zufall, dass der Rückgriff auf Freud zu den konstitutiven Momenten des Strukturalismus selber gehörte. Für das aufklärerische Subjektdenken war die Freudsche Theorie von Anfang an ein Ärgernis gewesen, weil der Begriff des Unbewussten keineswegs zu Unrecht als Frontalangriff auf die eigenen Grundlagen empfunden wurde. Die Destruktion des strahlenden und zur Mündigkeit gelangten Subjekts der Moderne als eines von unbewussten, noch dazu sexuellen Trieben gesteuerten, selbst unbewussten Wesens musste als unerträglich erscheinen. Allerdings wurden dabei jene affirmativen Momente der Freudschen Theorie übersehen, die erst im historischen Abstieg der aufklärerischen Subjekttheorie aufgegriffen werden konnten und daher den Strukturalisten wie gerufen kamen. So stellt das Freudsche Unbewusste noch keine kritische Aufhebung des Aufklärungssubjekts dar, sondern markiert eine theoretische Wasserscheide, die sowohl in Richtung kruder Subjektlosigkeitsansätze, namentlich des Strukturalismus, als auch in Richtung einer Metakritik der Fetischkonstitution entwickelt werden kann. Denn erstens hat Freud den Begriff des Unbewussten vor allem und einseitig nach der individualpsychologischen Seite hin ausgearbeitet, wenn auch die gesellschaftlichen Bezüge unübersehbar sind und auch in seinen kulturtheoretischen Schriften angesprochen werden. Das eigentliche Problem der gesellschaftlichen Konstitution des Unbewussten wird aber von Freud noch nicht systematisch aufgenommen. Das ist unter seinen theoretischen Prämissen auch gar nicht möglich. Denn zweitens hat Freud, und hierin bleibt auch er noch Aufklärungsdenker, seine Erkenntnis sofort ontologisiert. Er entwickelt die Kategorien des Unbewussten, also letztlich unhistorisch, als Struktur eines Unbewussten schlechthin, weshalb er das Problem auch kulturtheoretisch ontologisieren und als das Verhältnis eines Unbewussten schlechthin zur Kultur schlechthin bestimmen muss. Daraus erklärt sich dann auch seine zutiefst kulturpessimistische Schlussfolgerung, denn die ontologisierten Gegensätze von unbewussten Triebansprüchen und Kulturleistung scheinen unaufhebbar und womöglich desaströs. Drittens hat Freud, und hierin gehört sein Denken noch dem biologischen Positivismus des 19. Jahrhunderts an, wesentliche Elemente des Unbewussten direkt auf die erste Natur rückgekoppelt, vor allem auf einen unhistorisch gefassten sexuellen Impuls. Die marxische Bestimmung eines Verhältnisses von biologischer erster Natur und fetisch konstituierter, symbolisch kodierter zweiter Natur fehlt bei Freud völlig, was natürlich auch die Ontologisierung erleichtert. In Gestalt der psychischen Grundinstanz des Is und der sogenannten Triebe reicht die erste Natur direkt und unvermittelt bis in die Gesellschaft und ihre Kulturleistungen hinein. Die älteste der psychischen Provinzen oder Instanzen nennen wir das Is. Sein Inhalt ist alles, was ererbt, bei Geburt mitgebracht, konstitutionell festgelegt ist, vor allem also die aus der Körperorganisation stammenden Triebe. Die Kräfte, die wir hinter den Bedürfnisspannungen des Es annehmen, heißen wir Triebe. Sie repräsentieren die körperlichen Anforderungen an das Seelenleben. An dieser Unvermitteltheit ändert weder die Ausdifferenzierung der Triebstruktur noch die Analyse der Sublimationsleistungen in der Kultur etwas, da die historisch-gesellschaftliche Vermittlung dessen, was als bloßer natürlicher biologischer Trieb erscheint, schlicht nicht vorkommt. Das heißt natürlich keineswegs, dass es das Substrat der ersten Natur im Menschen gar nicht gäbe, und dass es keinerlei Beziehung zum Bewusstsein oder keinerlei Einfluss auf das Seelenleben des Menschen hätte. Aber wenn zwischen dieses Substrat, das außer der biologischen Natur im physiologischen Sinne auch verkümmerte Reste des tierischen Instinkts enthalten muss, wenn zwischen dieses Substrat und das Oberflächenbewusstsein des historisch gewordenen Menschen eben die davon verschiedene zweite Natur der Fetischkonstitution mit ihrer inzwischen ungeheuer langen Geschichte tritt, dann reicht die biologisch determinierte Naturbasis weit weniger weit in die Konstitution des Menschen hinein, als Freud dies annimmt. Völlige Negation der biologischen Naturbasis ist freilich nur eine theoretische Dummheit. Die ideologische Verlängerung der Reichweite biologisch-genetischer Bestimmungen ins Gesellschaftliche dagegen ist nicht nur dumm, sondern auch mörderisch in ihren Konsequenzen. Schon seit dem 19. Jahrhundert wurde die Ableitung gesellschaftlicher Erscheinungen aus biologischen Bestimmungen für die Legitimation von Ausgrenzungsmassakern, von Nationalismus, Rassismus und Männerherrschaft instrumentalisiert. Diese biologistischen Scheinerklärungen traten mehr oder weniger plump, vor allem im Kontext der Durchsetzungskrisen des warenproduzierenden Systems in den Vordergrund. Viertens schließlich bezieht Freud den Begriff des Unbewussten in erster Linie auf die Ebenen unterhalb des erscheinenden Ich-Bewusstseins, wobei eine weitere Differenzierung in bloß Unterbewusstes einerseits und in den seelischen Eisberg des tiefen und strukturell Unbewussten Es andererseits vorgenommen wird. Außerdem nimmt er in Gestalt des Über-Ich eine weitere, von äußeren Einflüssen bedingte Instanz sozusagen oberhalb des bewussten Ich an, deren Bestimmung jedoch ebenfalls nicht an das Problem der gesellschaftlichen Fetischkonstitution heranreicht, sondern als bloße Einwirkung, vor allem während der Kindheit, auf den individuellen psychischen Apparat phänomenologisch und sozusagen technisch beschränkt bleibt. Als Niederschlag der langen Kindheitsperiode, während der werdende Mensch in Abhängigkeit von seinen Eltern lebt, bildet sich in seinem Ich eine besondere Instanz aus, in der sich dieser elterliche Einfluss fortsetzt. Sie hat den Namen des Über-Ichs erhalten. Insoweit dieses Über-Ich sich vom Ich sondert und sich ihm entgegenstellt, ist es eine dritte Macht, der das Ich Rechnung tragen muss. Im Elterneinfluss wirkt natürlich nicht nur das persönliche Wesen der Eltern, sondern auch der durch sie fortgepflanzte Einfluss von Familien, Rassen und Volkstradition sowie die von ihnen vertretenen Anforderungen des jeweiligen sozialen Milieus. Ebenso nimmt das Über-Ich im Laufe der individuellen Entwicklung Beiträge von Seiten späterer Fortsetzer und Ersatzpersonen der Eltern auf, wie Erzieher, öffentlicher Vorbilder, in der Gesellschaft verehrter Ideale. Die Hereinnahme der gesellschaftlich-historischen Instanzen ist hier offensichtlich ungenügend. Das Unbewusste erscheint nur in Gestalt derjenigen Instanzen bzw. Provinzen des psychischen Apparats, auf die das Ich keinen bewussten Zugriff hat. Aber unbewusst ist keineswegs allein das seelische Reich unterhalb bzw. oberhalb des Ich-Bewusstseins. Wenn wir den Begriff des Unbewussten ganz einfach und allgemein fassen, unabhängig von der spezifisch freudschen Untersuchungsrichtung, dann tritt noch ein ganz anderer Tatbestand hervor. Unbewusst ist nämlich nicht nur der seelische Inhalt jenseits des erscheinenden Ich-Bewusstseins, unbewusst ist auch die Form des Bewusstseins selber. Denn die Form des Bewusstseins ist keinesfalls gleichzusetzen mit dem Bewusstsein selber bzw. seinen Inhalten oder Provinzen. In der dem Bewusstsein unbewussten Form seiner selbst ist auch das Geheimnis des Dritten zu suchen, das weder Subjekt noch Objekt ist, sondern als blinde Formkonstitution des Bewusstseins Subjektivität, Objektivität und Herrschaft konstituiert. Die gesellschaftlich-historische Form des Bewusstseins ist das zutiefst eigene, das zutiefst fremd und unbekannt ist, und das deswegen, sobald es thematisiert wird, als fremde und äußerliche Macht verstanden und erlebt werden muss. Die Frage nach der allgemeinen Form des Bewusstseins und der menschlich-gesellschaftlichen Handlungen ist bereits vor Freud und unabhängig von seinem Begriff des Unbewussten durch Immanuel Kant und eben durch Marx aufgeworfen worden. Es käme nun darauf an, diese immer noch scheinbar weit auseinanderliegenden Theoriekonzepte zusammenzubringen und historisch-kritisch zu vereinheitlichen. Kant war der Erste, der die dem Bewusstsein selber unbewusste allgemeine Form des Bewusstseins systematisch und kritisch untersucht hat, kritisch allerdings nur im Sinne eines dann wieder affirmativen Bewusstmachens dieser Form. Der affirmative Charakter seiner Untersuchung kommt dadurch zustande, dass er die gefundenen Begriffe der allgemeinen Bewusstseinsformen gut aufklärerisch sofort ontologisiert und zu den menschlichen Bewusstseinsformen schlechthin erklärt, insofern ähnlich wie später Freud seine Erkenntnisse ontologisiert hat. Thank you. Kant findet so die allgemeinen Formen der Sinnlichkeit, abstrakter Raum und abstrakte Zeit, und die allgemeinen Formen des Verstandes als die berühmten Formen a priori des Erkenntnisvermögens, unabhängig von seinen Gegenständen, und den kategorischen Imperativ als die bloße Form eines allgemeinen Gesetzes, das heißt als ethisches Prinzip für alle menschlichen Handlungen. Diese a priorischen Bewusstseinsformen erscheinen jedoch als unhistorisch und dem Menschen eingebrannt. Den Ort dieses Eingebranntseins und das Verhältnis zur physiologischen Natur erörtert Kant nicht. Marx nun, der sich kaum mit Kant und dessen Formproblem des Bewusstseins beschäftigt zu haben scheint, kommt über Hegel zu einer Historisierung der Formgeschichte, die er zunächst als Geschichte der politisch-ökonomischen Gesellschaftsformationen aufrollt. Und darüber stößt er selbstständig auf das Problem der allgemeinen Bewusstseinsform, das er als Fetischkonstitution von vornherein historisch angeht und im Einleitungsteil seines Hauptwerks allerdings nur kurz in seinen Grundelementen darstellt, um es dann hauptsächlich anhand seiner objektivierten gesellschaftlichen Bestimmungen in Gestalt der ökonomischen Kategorien des Kapitalverhältnisses zu entfalten. Er lässt aber keinen Zweifel daran, dass wir es hier gleichzeitig mit verkehrten allgemeinen Bewusstseinsformen zu tun haben. Wenn Marx die allgemeine Bewusstseinsform des fetisch konstituierten warenproduzierenden Systems und ihre Strukturen nicht weiter behandelt, so deswegen, weil hier sein Denken eine Schranke enthält. Der Bezug auf Arbeit, Arbeiter- und Klassenstandpunkt verlangt ein dualistisch-antagonistisches Herangehen und drängt die Bewusstseinsfrage auf das jeweilige Klassenbewusstsein zurück, sodass die Frage nach der allgemeinen Bewusstseinsform noch vor dem Klassenantagonismus nicht klargestellt werden kann. Heute, unter den Bedingungen der Krisenreife des warenproduzierenden Systems, kann die Fetischkritik von Marx erst adäquat als Kritik der allgemeinen Bewusstseinsform, die alle Klassen- und Interessenkategorien einschließt und weit über bloß sozialökonomische Bestimmungen im engeren Sinne hinausgeht, reformuliert und weiterentwickelt werden. Erst jetzt können daher auch die Theoriekonzeptionen von Kant, Marx und Freud systematisch vereinheitlicht werden, was natürlich mit einem Versuch wie dem vorliegenden nicht geleistet, sondern überhaupt erst einmal als Fragestellung formuliert und in einigen Thesen zugespitzt werden kann. Erst jetzt ist die Neuformulierung der Geschichte von Klassenkämpfen als Geschichte von Fetischverhältnissen auch hinter die Klassenkämpfe zurückreichend bis an den Ursprung der Menschwerdung zu wagen. Die allgemeine Bewusstseinsform und ihre Kategorien sind nicht ontologisch, sondern historisch-genetisch zu fassen. Für jede Formationsstufe gilt eine eigene bewusstlose Bewusstseinsform mit eigenen Kodierungen und Gesetzmäßigkeiten. Diese jeweilige Form des Bewusstseins konstituiert ein allgemeines Raster der Wahrnehmung ebenso wie der sozialen und geschlechtlichen Beziehung. Weltwahrnehmung bzw. Naturwahrnehmung und mitmenschlich-gesellschaftliche Beziehungswahrnehmung sind also in die Matrix ein und derselben unbewussten Form gefasst, die immer gleichzeitig allgemeine Subjektform und allgemeine Reproduktionsform des menschlichen Lebens ist. Diese Form entsteht bewusstlos im historischen Prozess aus der Akkumulation von unbeabsichtigten Nebenwirkungen und deren Verdichtung Und zwar vom Übergang der Menschwerdung aus dem Tierreich an. Dieses Konzept kann nach oben ebenso wie nach unten erweitert werden. Denn erstens sind auf diese Weise allgemeine Bestimmungen der Fetischkonstitution überhaupt für die gesamte bisherige Menschheitsgeschichte zu gewinnen, wie sie soeben angedeutet wurde. Eine Zäsur wäre dabei möglicherweise im Übergang zur sogenannten Hochkultur anzusetzen, die in etwa der marxistischen Trennung von Urgesellschaft und Beginn der Klassengesellschaft entsprechen würde. Das primäre Problem wäre dann aber nicht mehr die soziologistische und utilitaristische Frage nach der ungleichen Nutzenverteilung, sondern vielmehr die Frage, wie sich die gesellschaftliche Fetischkonstitution unter den Bedingungen eines gesellschaftlichen Mehrprodukts verändert. Zweitens aber sind dann die jeweiligen historischen Fetischkonstitutionen auch binnengeschichtlich darzustellen, das heißt in ihrer Herausbildungs- und Aufstiegsgeschichte einerseits und in ihrer Niedergangs- und Zersetzungsgeschichte andererseits. Auf allen Ebenen wären also die fetisch konstituierten Bestimmungen von wahr und falsch, sittlich und unsittlich, gerecht und ungerecht und so weiter in ihrer jeweiligen Bedingtheit zu entschlüsseln und damit natürlich auch zu relativieren. Dies betrifft auch das Freudsche Unbewusste, das heißt jene psychischen Provinzen, die jenseits des erscheinenden Ich-Bewusstseins liegen. Das von Freud nicht thematisierte gesellschaftlich-historische Formproblem des Bewusstseins wird sich auch auf diese entlegenen Provinzen erstrecken. Das heißt, die Matrix der jeweiligen allgemeinen Reproduktions- und Bewusstseinsform schließt auch das Es und das Über-Ich ein. Die Bewusstseinsform der jeweiligen Fetischkonstitution umfasst alle menschlichen Lebensaspekte. Wir haben es also mit einer Strukturierung bzw. Kanalisierung sowohl von gesellschaftlicher Reproduktion als auch von sozialen und sexuellen Beziehungen, von Ich-Bewusstsein und von Außenwahrnehmung ebenso wie von psychischen Tiefenschichten, Es und Über-Ich zu tun. Und da dieser Prozess schon mindestens einige hunderttausend Jahre andauert, haben sich auch die verschiedenen historischen Formationen gewissermaßen geologisch abgelagert in verschiedenen Graden der Verwitterung und Überformung. Über dem ursprünglichen biologisch-tierischen Substrat liegen zahlreiche Schichten vergangener Fetischkonstitutionen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens, die jedoch von der jeweils jüngsten und quasi gültigen Fetischkonstitution dominiert und determiniert werden. So wird, um nur ein Beispiel zu nennen, in der Formation des modernen, warenproduzierenden Systems die Reproduktion und das Zusammenleben längst nicht mehr nach den Kodierungen der Blutsverwandtschaft geregelt. Dennoch ist dieser Code nicht einfach spurlos verschwunden, sondern wirkt in der Kümmerform der modernen Kleinfamilie weiter bis in die Rechtsformen hinein. Auch in anderer Hinsicht lassen sich archaische Ablagerungen in verschiedenen Graden und Deformationen feststellen, was immer wieder Anlass zu falschen Ontologisierungen oder sogar Naturalisierungen gibt. Die Entschlüsselung der Fetischkonstitution überhaupt kann gemäß des erwähnten Marx'schen Diktums von der Rekonstruktion der Anatomie des Affen aus derjenigen des Menschen nur von ihrer letzten und höchsten Form aus vorgenommen werden. Und das ist, wie gesagt, unsere eigene, das heißt diejenige des warenproduzierenden Systems der Moderne. was Marx noch in soziologistischer Zurückbiegung seines eigenen Erkenntnisansatzes von den Klassenverhältnissen gesagt hat, kann jetzt auf die Fetischverhältnisse bezogen werden. Erst die Moderne hat diese Verhältnisse so weit säkularisiert und vereinfacht, dass sie durchsichtig werden und das zugrunde liegende Prinzip erkennbar wird. Auf allen Ebenen von Gesellschaftstheorie, Erkenntnistheorie, Bewusstseinstheorie, Sexualpsychotheorie kann jetzt die Reise rückwärts durch die menschliche Formationsgeschichte angetreten werden und eine neue Stufe der Historisierung erscheint als möglich. Die Voraussetzung dafür ist freilich die Erkenntnis und Kritik unserer eigenen Formation, deren Krise den letzten Anstoß gibt. Erst auf dieser Metaebene kann die Wiedervereinigung von Praxis und Geschichte sich vollziehen. Die Konsequenzen für die Begriffe von Subjektivität und Herrschaft liegen auf der Hand. Subjekt wird der Mensch im Prozess seiner Herausbildung gegenüber der ersten Natur. Die Subjektform ist jedoch zunächst nur schwach und embryonal, bis nach einer langen und widersprüchlichen Entwicklungsgeschichte durch viele Formationen hindurch sich im wahren produzierenden System der Moderne das Subjekt gegenüber der ersten Natur in reiner Form zeigt und den Anspruch der Aufklärung erhebt. Aber Aufklärung, Naturwissenschaft und Industrialisierung sind nur Momente der allgemeinen Warenform und ihrer Fetischkonstitution, die in sich die bisherige Menschheitsgeschichte und das Problem der Fetischkonstitution überhaupt einschließt und erstmals global verallgemeinert. Das Subjekt der Moderne, das alle bisherigen Subjektformen in sich aufgehoben hat, ist sich ebenso wenig wie alle früheren Gestalten des Subjekts seiner eigenen Form bewusst. Es repräsentiert sozusagen die höchste Form der Formbewusstlosigkeit. Damit lässt sich die allgemeine Bestimmung angeben. Ein Subjekt ist ein bewusster Aktor, der sich seiner eigenen Form nicht bewusst ist. Genau diese Formbewusstlosigkeit aber ist es, die den bewussten Handlungen gegenüber der ersten Natur und gegenüber den anderen Subjekten einen unsichtbaren objektiven Zwangscharakter auferlegt. Die durch vergangene Handlungsketten hindurchgegangene Objektivierung ist dem Subjekt bereits blind vorausgesetzt. Die Bewusstheit beschränkt sich also auf die eigene Handlung, die im Unterschied zum Tier nicht blind gesteuert ist, sondern durch den Kopf hindurch muss. Vom Bewusstsein nicht erfasst, wird dagegen der allgemeine gesellschaftliche Handlungsrahmen, der historisch entstanden ist und blind vorausgesetzt wird. Die Bewusstheit ist also eine bloße Binnenbewusstheit innerhalb einer Fetischkonstitution, die aber, und das markiert den entscheidenden Unterschied zum Strukturalismus, nichts Äußerliches, sondern die Form des eigenen Bewusstseins selber ist. Dies hat zur Konsequenz, dass sich in die bewussten Handlungen ständig ein unbekannter Faktor einmengt, der in der Bewusstheit nicht aufgeht. Die so konstituierte Fremdheit des Eigenen erscheint wieder als Fremdheit des Bezugs zur ersten Natur und zu den anderen Subjekten. Diese Fremdheit wiederum, die durch die Bewusstlosigkeit der Form bedingt ist, spaltet das Wahrnehmungs- und Handlungsensemble notwendig dichotomisch auf. Das Subjekt, weil es sich seiner Form und damit seiner selbst nicht bewusst ist, muss die Natur und die anderen Subjekte als bloße Außenwelt erleben. Die Begrenztheit des Wahrnehmungs- und Handlungsbewusstseins erlaubt es nämlich nicht, eine Metaebene zu erklimmen und sich selbst in seinem Bezug zur Außenwelt wahrzunehmen, und also den Gesamtkomplex zu begreifen, in den das Subjekt und seine Wahrnehmungs- bzw. Handlungsgegenstände eingeschlossen sind. Die Formunbewusstheit des Subjekts, die eine bloße Dichotomie von Subjekt und Außenwelt konstituiert, setzt damit die Gegenstände von Wahrnehmung und Handlung, Natur und andere Subjekte, zu Objekten herab. Der Subjekt-Objekt-Dualismus ist Folge der Tatsache, dass die Metaebene, von der aus der Aktor und seine Gegenstände als ein gemeinsames Ganzes erscheinen, sozusagen nicht besetzt ist. Diese Metaebene nimmt eben die subjektlose Form des Subjekts ein, wodurch sich der scheinbar unausweichliche und unüberbrückbare Dualismus herstellt. Es wäre also von daher eine zweite, ergänzende Bestimmung des Subjekts möglich. Ein Subjekt ist ein Aktor, der seine Gegenstände zu äußeren Objekten herabsetzen muss. Auch diese Bestimmung ist natürlich historisch zu sehen. Das heißt, auch die Subjekt-Objekt-Dichotomie musste sich aus embryonalen Ansätzen erst durch die lange Geschichte der Formationen hindurch entwickeln, bis sie im warenproduzierenden System der Moderne ihren höchsten und reinsten Ausdruck fand. Die Unreinheit und Unausgegorenheit des Subjekt-Objekt-Dualismus in der prämodernen Vergangenheit verführt immer wieder dazu, die Schmerzen und die Krise dieses Gespaltenseins nach rückwärts auflösen zu wollen und den vormodernen Gesellschaften, insbesondere den sogenannten Naturvölkern, ein rein sympathetisches Verhältnis zur Natur zu unterstellen und anzudichten. Diese Romantik übersieht, dass die Subjekt-Objekt-Dichotomie in den früheren Formationen keineswegs völlig gefehlt hat, sondern nur viel weniger ausdifferenziert war. Der frühere Mensch konnte sich also weniger als der moderne Mensch von seiner Umgebung getrennt wahrnehmen und deshalb konnte er auch seine Gegenstände nicht getrennt von bestimmten Situationen oder Konstellationen wahrnehmen. Das heißt, sein Abstraktionsvermögen war und ist heute noch in manchen Weltregionen und bei bestimmten Bevölkerungen noch wenig entwickelt. Dieses mangelnde Differenzierungsvermögen ist aber so ziemlich das Gegenteil von der Fähigkeit, jene Metaebene erklimmen zu können, von der aus die Subjekt-Objekt-Dichotomie aufgehoben und der Gesamtkomplex bewusst wahrgenommen werden kann. Wir haben es also weniger mit einem zunehmenden Nicht-mehr zu tun, sondern eher mit einem abnehmenden noch nicht, bis die Schwelle erreicht wird, die zu überschreiten die Aufhebung der Fetischkonstitution überhaupt bedeutet. Übrigens blitzt dieses Problem der Subjekt-Objekt-Dichotomie bei Niklas Luhmann durchaus in gewisser Weise auf, allerdings eben ausweglos affirmativ zurückgebogen. Im Interview mit einer italienischen Zeitschrift äußerte er sich sogar explizit kritisch zur Veräußerlichung des Subjekts gegenüber seinen Gegenständen. Ich denke, dass diese Figur der Selbstreferenz, das heißt der Einschluss des Beobachters und der Beobachtungsinstrumente in die Beobachtungsgegenstände selbst, eine spezifische Eigenschaft universeller Theorien ist, die man in der alteuropäischen Tradition nicht gesehen hat. In letzterer handelt es sich immer um eine Beschreibung von außen, zum Beispiel durch die Vermittlung eines Subjekts. Ich will sagen, die klassische Logik oder die klassische Ontologie haben immer einen externen Beobachter unterstellt, der in der Lage war, falsch oder richtig, das heißt zweiwertig, zu beobachten. Aber sie haben nicht bedacht, dass dieser Beobachter, um die Wirklichkeit beobachten zu können, auch sich selbst beobachten muss. Musik Luhmann ist hier dem Problem sehr nahe, aber er erkennt es nicht. Denn auf der Metaebene der Selbstreferenz des Beobachters bleibt er eben selbst wieder ontologisch, das heißt aufklärerisch. Die Selbstbeobachtung des Beobachters kann bei Luhmann nichts anderes beobachten als die eigene Immanenz. Widersprüchlichkeit existiert nicht real, sondern höchstens als Fehler im Kopf des Beobachters. Das heißt, sie wäre nur darauf zurückzuführen, dass der Beobachter eben nicht sich selbst mitbeobachtet, sondern auf äußerliche Gegenstände beschränkt bleibt, die er bewertet, ohne seiner eigenen Mitbeteiligung gewahr zu werden. Damit entfällt auch jeder Widerspruch gegen die Verhältnisse, der für Luhmann immer nur aus der Position von außen kommen kann. Luhmann reproduziert also die aufklärerische Auffassung von Gesellschaftskritik und eben deshalb erscheint ihm das Erklimmen der Metaebene von Selbstreferenz als identisch mit der Elimination grundsätzlicher Gesellschaftskritik. Die Luhmannsche Selbstbeobachtung des Beobachters bleibt aber unvollständig, insofern er die objektivierte Systemimmanenz der Subjekt-Objekt-Dichotomie nicht erkennen kann. Auf der Metaebene der vermeintlichen Selbstreferenz wird er auch insofern wieder aufklärerisch, und das ist die andere Seite der Ontologisierung, als er hier seinerseits in das Schema von falsch und richtig verfällt und den Standpunkt von außen zum bloß theorieimmanenten oder ideologischen Fehler erklären muss. Gegenüber Luhmann müsste also sozusagen eine Meta-Meta-Ebene besetzt werden, um dann die Subjekt-Objekt-Dichotomie bzw. den Standpunkt von außen selber als genuinen Bestandteil der Systemstruktur und Systemfunktionalität moderner Gesellschaften begreifen zu können, anstatt als bloßen Fehler des Beobachters. Erst dann gibt es keine einfache Zweiwertigkeit von falsch und richtig mehr, sondern das vermeintlich Falsche wird selber noch in seiner systemischen Bedingtheit erkannt. Das gilt dann freilich nicht nur für die aufklärerische Subjektideologie, sondern auch für ihren Kritiker Luhmann selbst, dessen Theorie ihrerseits als systemproduziert und systemfunktional und insofern nicht einfach falsch dechiffriert werden kann. Dieser mangelnde Zugriff der Luhmannschen Selbstreflexivität als Selbstreferenz in der Selbstbeobachtung rührt aus der Beschränktheit dieser Beobachtung, die sich mit der banalen Feststellung begnügt, dass auch der Beobachter bzw. das beobachtende System sich als System bzw. als Subsystem innerhalb eines Systems oder andererseits als Umwelt eines Systems betrachten und reflektieren muss. Die Selbstreflexion kommt so immer nur auf die Bezogenheit auf ein jeweiliges System oder ein System überhaupt, nicht aber auf die bestimmte historische Form des Systems, in der überhaupt ein Systembegriff gewonnen werden kann, und somit auch nicht auf die Form überhaupt, die etwas anderes ist als das System überhaupt. Gerade die eigene Bewusstseinsform gehört nicht zu den selbstreferenziellen Gegenständen des Luhmannschen Beobachters, der vielmehr von einem Bewusstsein überhaupt ausgehen muss. Die Enthistorisierung und Ontologisierung steckt in dieser systematischen Formblindheit, wie Luhmann sie in exemplarischer Weise vorführt. Allerdings verweist die Theorieentwicklung und theoretische Destruktion des Aufklärungsdenkens auf eine fortschreitende Selbstwidersprüchlichkeit des Systems, die zur Erscheinung und damit nicht nur zur theoretischen Reflexion, sondern auch zur praktischen Aufhebung drängt. Luhmann glaubt zusammen mit dem Standpunkt von außen auch die aufhebende praktische Systemkritik erledigt. Aber gerade bei einer erweiterten Selbstreferenz des Beobachters die auch die eigene Bewusstseinsform einschließt und damit den objektiven Systemcharakter der Subjekt-Objekt-Dichotomie bzw. die objektive Selbstwidersprüchlichkeit des Systems, wird auch von der selbstreferenziellen Metaebene aus nicht nur die Geschichte, sondern auch radikale Praxis reformulierbar. Die praktische Aufhebung ist dann zwar keine Aufhebung vom Standpunkt von außen mehr, von der das bewertende Subjekt nicht miterfasst wird, wie es die aufklärerische Vernunft- und Subjektideologie und ihr marxistischer Wurmfortsatz mit seinem arbeitsontologischen Klassenstandpunkt unterstellen, aber wenn die Selbsterkenntnis des Beobachters, der sich selbst in die Beobachtung einbezieht, auch die Beobachtung der Selbstwidersprüchlichkeit des Systems und damit die Selbstwidersprüchlichkeit des Beobachters seiner eigenen Form einschließt, wird auch ein anderer Begriff von praktischer Aufhebung gewonnen, nämlich die Identität der praktischen Systemaufhebung mit der praktischen Selbstaufhebung des Beobachters, der eben dadurch erst aufhört, bloßer Beobachter zu sein und dadurch auch erst den Standpunkt von außen wirklich aufgibt. Solange er bloßer Beobachter bleibt, bleibt auch die Beschreibung letztlich eine solche von außen. Das bei Luhmann ebenso wie bei Hegel feststellbare kontemplative Moment zeigt in Wirklichkeit nicht ein zu viel, sondern eher einen Mangel an kritisch aufhebender Immanenz. Das heißt, es ist ein Rest oder eine Schwundstufe des Standpunkts von außen, worin die praktische Selbstwidersprüchlichkeit von System und Beobachter nicht mitreflektiert wird. Gerade die konsequent durchgehaltene Selbstreflektivität führt so im Gegensatz zu Luhmann zur radikalen Systemkritik, allerdings unter Selbsteinschluss des Beobachters bzw. Kritikers. Der von keinem ontologischen Standpunkt von außen mehr ausgeht, weder von einer Ontologie der Arbeit noch von einer Ontologie des Subjekts, allerdings erst recht nicht von einer Ontologie subjektloser Systeme. Vielmehr wird die Subjekt-Objekt-Dichotomie dann selber systemisch historisiert, statt bloß verworfen. Es kann bei einer solchen selbstbezüglichen Historisierung auch nicht mehr verborgen bleiben, dass die fetisch konstituierte Subjekt-Objekt-Dichotomie von einer bestimmten Entwicklungsstufe an eine geschlechtliche Besetzung aufweist. Während in den außereuropäischen Gesellschaften und auch in der alten europäischen Agrargesellschaft selbst die geschlechtliche Struktur des Subjekt-Objekt-Verhältnisses noch diffus ist, wird sie in den ungleichmäßigen Entwicklungsschüben der okzidentalen Warengesellschaft seit der griechischen Antike mit wachsender Deutlichkeit herausgearbeitet, um im warenproduzierenden System der Moderne, im Kapitalverhältnis, am schärfsten hervorzutreten. Man könnte die Faustregel aufstellen, je unentwickelter die Subjekt-Objekt-Dichotomie ist, desto weniger eindeutig ist ihre geschlechtliche Besetzung. Und je schärfer diese Dichotomie heraustritt, desto eindeutiger ist sie auch männlich bestimmt. In der okzidentalen Fetischkonstitution der Warenform hat historisch der Mann die Subjektrolle übernommen, während die nicht in der wahren Form aufgehenden Momente des Sinnlichen, wie Kindererziehung, emotionale Zuwendung, häusliche Tätigkeit etc., zunehmend an die Frau als gleichsam domestiziertes Naturwesen delegiert wurden. Die Frau an sich wird also für den Mann an sich in spezifischer Weise strukturell zum Objekt degradiert. Diese Objektsetzung ist zu unterscheiden von der Art und Weise, wie für das männliche Subjekt die erste Natur und andere männliche Subjekte als Objektbezug erscheinen. Die dritte Bestimmung des Subjekts, die erst in der okzidentalen Warengesellschaft voll hervortritt, müsste von daher lauten: Ein Subjekt ist ein Aktor, der strukturell männlich bestimmt ist. Von den bisher gewonnenen Bestimmungen aus ist dann auch der Begriff der Herrschaft reformulierbar. Die Subjektlosigkeit der Herrschaft ist die Subjektlosigkeit der Form, die einen objektivierten, zwanghaften Wahrnehmungs- und Handlungsbezug konstituiert. In diesem Bezug werden Natur und andere Subjekte, in spezifischer Weise die Frau als quasi Natur, zu Objekten herabgesetzt, aber eben nicht aus der Willenssubjektivität des erscheinenden Ich-Bewusstseins heraus, sondern aus der Bewusstlosigkeit seiner eigenen Form. Dieser Zwangscharakter, der sich in Herrschaft niederschlägt, das heißt in Repressionshandlungen, erfasst aber nicht nur den Außenbezug des Subjekts, sondern notwendig auch einen Selbstbezug. Denn da die Fremdheit des Wahrnehmungs- und Handlungsbezugs die Fremdheit des eigenen ist, das heißt die Fremdheit und Bewusstlosigkeit der eigenen Form, kann das Subjekt sich auch selber nicht in seiner Ganzheit wahrnehmen, sondern bleibt auf das fetisch konstituierte, erscheinende Ich-Bewusstsein beschränkt. Ein erheblicher Teil seiner selbst muss ihm also ebenfalls zur Außenwelt werden. Der Selbstbezug wird zu einer Erscheinungsform des Außenbezugs. Genauer gesagt, das von der bewusstlos konstituierten Bewusstseinsform ausgehende Wahrnehmungsdiktat erfasst auch das Selbst des Subjekts insoweit, als es sich zu sich selbst als Möglichkeit der Formreproduktion als warenförmiger Gegenstand verhalten muss und die eigenen Befindlichkeiten und Fähigkeiten etc. unter diesem Aspekt objektiviert. Das Subjekt muss sich also auch selber objektivieren und selbst beherrschen im Namen seiner bewusstlosen eigenen Form bis hin zur Zurichtung des eigenen Körpers, der in der reinsten und entwickeltsten Fetischform des warenproduzierenden Systems buchstäblich zur äußerlichen Körpermaschine herabgesetzt wird. Wir können also eine vierte Bestimmung des Subjekts geben. Ein Subjekt ist ein Aktor, der sich selbst zur Außenwelt wird und sich damit selbst objektiviert. Der Herrschaftsbegriff gewinnt auf diese Weise seine kritische Dimension zurück. Phänomenologisch haben die subjektiven Herrschaftstheorien in ihren elaborierteren Gestalten, darunter auch Marxismus und Feminismus, die verschiedenen Ebenen und Erscheinungsformen der subjektlosen Herrschaft längst beschrieben und in ihren Kontext aufzunehmen versucht, ohne allerdings einen Begriff dieser Erscheinungen gewinnen zu können. Während die älteren subjektiven Herrschaftstheorien noch auf einer schroffen, dichotomischen Trennung von Herrschenden und Beherrschten beharren und die Herrschaft vom Standpunkt der Beherrschten aus als etwas Äußerliches und Gegenüberstehendes erscheint, versuchen die jüngeren und elaborierteren Ansätze der Tatsache Rechnung zu tragen, dass die Beherrschten auch selber zur Herrschaft beitragen, sogar sich selber gegenüber Herrschaftsfunktionen ausüben. Der primitivste Erklärungsversuch besteht in den diversen Varianten der Manipulationstheorie, der zufolge die Herrschenden Mittels äußerer Bewusstseinskontrolle durch Religion und heute durch Medien, Werbung, Lügenpropaganda und so weiter, die Beherrschten in ihrem Bewusstsein manipulieren und sie dazu bringen würden, gegen ihre eigentlichen Interessen zu handeln. Reflektiertere Ansätze sind inzwischen dazu übergegangen, unter Zuhilfenahme unter anderem auch der Psychoanalyse von einer psychischen Internalisierung der Herrschaft bei den Beherrschten selbst zu sprechen. Da hier nicht mehr die Rede von einem manipulierenden Übersubjekt die Rede ist, das angeblich die letztendliche Kontrolle ausübt, kommen solche Ansätze dem Problem der subjektlosen Herrschaft schon näher, insofern das Unbewusste überhaupt in den Kontext der Herrschaftstheorie hereingenommen wird. Diese Reflexion beschränkt sich jedoch noch weitgehend auf psychische Mechanismen der Selbstunterwerfung, ohne dass der subjektive und soziologistische Herrschaftsbegriff grundsätzlich überwunden und aufgehoben wäre. Es besteht also die Gefahr des Abgleitens in die strukturalistische und systemtheoretische Affirmation. Erst wenn der Begriff des Unbewussten auf die Reflexionsstufe der allen Gesellschaftsmitgliedern gemeinsamen Form des Bewusstseins und damit der Fetischkonstitution gehoben wird, kann der Begriff subjektloser Herrschaft gewonnen werden, ohne in neue Erklärungsdefizite zu verfallen. Das Unbewusste als allgemeine Bewusstseinsform, allgemeine Subjektform und allgemeine Reproduktionsform der Gesellschaft objektiviert sich in Gestalt gesellschaftlicher Kategorien wie Ware und Geld ausnahmslos allen Gesellschaftsmitgliedern gegenüber, ist aber gleichzeitig gerade deswegen die bewusstlose Eigenheit der Subjekte selbst. Innerhalb dieser bewusstlosen gesellschaftlichen Konstitution ergeben sich aus diesen Kategorien Funktionen, Kodierungen, Verhaltensweisen und so weiter, durch die hindurch sowohl Fremdbeherrschung als auch Selbstbeherrschung in verschiedenen Graden und auf verschiedenen Ebenen entstehen. Die Herrschaft des Menschen über den Menschen ist also nicht im kruden, subjektiv äußerlichen Sinne zu verstehen, sondern als umfassende Konstitution einer zwanghaften Form des menschlichen Bewusstseins selbst. Innere und äußere Repression liegen auf derselben Ebene von bewusstloser Kodierung. Die Herrschaft von Traditionen, Militär- und Polizeigewalt, bürokratische Repression, stummer Zwang der Verhältnisse, Verdinglichung und Selbstverdinglichung, Selbstvergewaltigung und Selbstdisziplinierung, geschlechtliche und rassistische Unterdrückung und Selbstunterdrückung und so weiter sind nur Erscheinungsformen ein und derselben fetischistischen Bewusstseinskonstitution, die ein Netz von Macht und damit von Herrschaft über die Gesellschaft legt. Die Macht ist nichts anderes als das allgemeine, alles durchdringende Fluidum der Fetischkonstitution, die innerlich wie äußerlich immer schon vorgefundene Erscheinungsform der eigenen Formunbewusstheit. Der Herrschaftsbegriff ist insofern nicht einfach zu verwerfen, um an seine Stelle den Begriff der Fetischkonstitution zu setzen, die das Subjekt und seine Äußerungen zur bloßen Marionette herabsetzen würde. Vielmehr müssen der Begriff der Herrschaft und der Begriff ihres Mediums Macht als die Begriffe der allgemeinen Erscheinungsform von Fetischkonstitutionen abgeleitet werden, die ihrerseits wieder in verschiedenen Formen und auf verschiedenen Ebenen praktisch und sinnlich als Spektrum der Repression bzw. Selbstrepression erscheint. Die dem Bewusstsein unbewusste Form seiner selbst erscheint als Herrschaft auf allen Ebenen. In Gestalt der Herrschaft geht das Subjekt als fetisch konstituiertes Wesen real mit sich selbst und mit anderen um. Die objektivierten Kategorien der Konstitution bilden dabei das jeweilige Muster oder die Matrix der Herrschaft. Wenn das warenproduzierende System heute in seine absolute Krisenreife eintritt, spitzt sich der Selbstwiderspruch der Fetischkonstitution notwendig bis zur Unerträglichkeit zu. Nicht die wohlgefällige Auflösung in Metaerkenntnis ist die Folge, sondern das Zurückschrecken vor dieser Metaerkenntnis, die Furcht vor der Subjektauflösung und das bis zum brüllenden Wahnsinn gehende sich Festkrallen an den Kodierungen der bewusstlosen Bewusstseinsform. Unter diesen Bedingungen verdichtet sich die Macht noch einmal extrem. Die äußere Repression der Staatsgewalt und der bürokratischen, menschenverachtenden Krisenverwaltung verdichtet sich ebenso wie die wechselseitige Ausgrenzungskonkurrenz und die offene Gewalt auf den Ebenen der Kriminalität, des politischen und rassistischen oder ethnizistischen Hasses und der Geschlechts- und Erziehungsverhältnisse. Der stumme Zwang der fetischistischen Erfolgskriterien verdichtet sich wie die Selbstrepression der ihm blindlings folgenden Individuen. Was sind nun die allgemeinen Konsequenzen aus dem Begriff subjektloser Herrschaft? Zunächst muss die Tragweite des jetzt zu gewinnenden Emanzipationsbegriffs erfasst werden. Es geht nicht nur um die Aufhebung des Kapitalverhältnisses als solchem, sondern damit gleichzeitig um die Aufhebung der Vorgeschichte überhaupt. Das heißt, der Vorgeschichte in jenem Marxischen Sinne, die alle bisherigen Gesellschaftsformationen und also auch unsere eigene einschließt. Eine Ahnung davon hatte ja auch der bisherige Marxismus schon gehabt, anhand jenes marxischen Diktums, allerdings zurückgebogen auf seinen subjektiven und soziologistischen Herrschaftsbegriff. Und insofern musste die Formulierung des Problems unbefriedigend bleiben und aufgesetzt wirken. Die Arbeiterklasse sollte nicht nur die Herrschaft der Bourgeoisie aufheben, sondern damit zugleich die Herrschaft überhaupt, das heißt die Herrschaft des Menschen über den Menschen als solche. Das Selbstdementi dieses Programms zeigte sich zum einen daran, dass die Aufhebung der Vorgeschichte weiterhin unter dem Diktat der abstrakten Arbeit stattfinden sollte, das heißt vom Standpunkt der Arbeit und deren Verallgemeinerung aus. Ein Programm, das den Horizont des warenproduzierenden Systems noch nicht überschreitet. Zum anderen aber sollte die Aufhebung der Herrschaft, dem weiterhin gültigen Diktat der abstrakten Arbeit entsprechend, ausgerechnet durch die Herrschaft der Arbeiterklasse exekutiert werden, was unter den Bedingungen nachholender Modernisierung im Osten und Süden zur Diktatur einer Repräsentationsbürokratie über die Arbeiterklasse führen musste. Weder im Westen noch in den anderen Weltregionen war die Entwicklung reif für die Aufhebung von Fetischkonstitution, Warenform, Macht und Herrschaft. Dieser Situation entsprach die theoretische Verkürzung des Herrschaftsbegriffs und das Kleben an den aufklärerischen Illusionen. Erst unter den heutigen Bedingungen einer objektiven Krisenreife des zum unmittelbaren Weltsystem gewordenen warenproduzierenden Systems, die den Übergang in die sekundäre Barbarei zur direkten Drohung gemacht hat, kann und muss bei Strafe des Untergangs nicht nur der Begriff subjektloser Herrschaft gewonnen, sondern auch deren Aufhebung und damit die Aufhebung der Vorgeschichte erstmals real auf die Tagesordnung gesetzt werden. Ironischerweise bedeutet dies zugleich die Aufhebung des Marxismus, während jetzt erst die vom Marxismus verleugneten und von Marx selber noch nicht konsequent entwickelten Momente der Marxischen Theorie Praxis und damit theorierelevant werden können. Dies bedeutet aber auch, dass die Aufhebung der Vorgeschichte theoretisch zu konkretisieren ist. In dieser Perspektive können vielleicht einige Schwierigkeiten nicht nur der Geschichtsphilosophie, sondern auch der meisten modernen Theoriekonzepte geknackt werden. Das zentrale Problem dabei ist die Ontologisierung. Das unhistorische Moment in allen gesellschaftswissenschaftlichen Ansätzen, das sich mit großer Hartnäckigkeit stets wiederholen und, wie gezeigt, sowohl bei Rousseau und Kant als auch in der Psychoanalyse und in den jüngsten Konzeptionen von Strukturalismus und Systemtheorie erscheinen musste und das auch in der Marxischen Arbeitsontologie noch enthalten ist. Dieses unhistorische Moment erhält durch den ungeheuer weiten historischen Bezugsrahmen der allen bisherigen Gesellschaftsformationen gemeinsamen Geschichte von Fetischverhältnissen seine relative Berechtigung. Auf einer hohen theoretischen Abstraktionsebene erscheinen notwendigerweise immer wieder bestimmte Grundprobleme, die sich teils auf die bisherige menschliche Gesamtgeschichte beziehen, unter Einschluss der schwer rekonstruierbaren prähistorischen Formationen, und teils auf die Geschichte der ein Mehrprodukt erzeugenden Hochkulturen vom alten ägyptischen Reich bis zum kapitalistischen Weltsystem von heute. Solange der Horizont der Vorgeschichte im marxischen Sinne nicht überschritten wird, lassen sich in diesen Kontexten bisheriger Menschheitsentwicklung tatsächlich Ontologien oder Quasi-Ontologien formulieren, so das Subjekt-Objekt-Verhältnis gegenüber der Natur, auch wenn es in höchst unterschiedlichen Graden und Ausformungen erscheint, für die Menschwerdung insgesamt, so die Arbeit, wenigstens für die Geschichte der Zivilisationen, die ein Mehrprodukt produzieren. Erst in den Hochkulturen wurde Arbeit als besonderer Bereich ausdifferenziert, in Gestalt einer Realabstraktion, die an den Sklaven vorgenommen wurde. Und erst im warenproduzierenden System der Moderne gewinnt diese Realabstraktion objektive Verallgemeinerungsfähigkeit und wird zum zentralen Moment der Fetischkonstitution. Ontologiefähigkeit von Grundkategorien menschlicher Existenz erlischt jedoch, wenn und soweit der Horizont der Fetischkonstitution überschritten wird. Emphatisch gesprochen, es würde sich dabei um ein zweites Erwachen der Menschheit handeln, vergleichbar nur der Abdifferenzierung des Menschen von der bloß biologischen, tierischen Konstitution. Die Aufhebung der zweiten Natur besitzt dieselbe Tragweite wie die Aufhebung der ersten Natur. Aufhebung meint dabei selbstverständlich die Bewusstseins- und Handlungsebene, nicht die biologisch-physiologische Eingebundenheit des Menschen in die Natur. Wie nach der Abdifferenzierung vom Tierreich mit einem ungeheuer langen Anlauf die Geschichte der Vorgeschichte begann, so beginnt mit dem Zusammenbruch des warenproduzierenden Systems und der Abdifferenzierung von der Fetischkonstitution der lange Anlauf einer zweiten Geschichte. Wie das tierische Substrat in der ersten Geschichte, also der Geschichte der zweiten Natur, nicht einfach verschwunden ist und auch nie völlig verschwinden wird, so verschwindet auch das sekundäre Substrat der Fetischkonstitution in der zweiten Geschichte nicht einfach spurlos, sondern wird als Ablagerungsmoment nachwirken und weiterwirken wie die erste Natur. Aber Aufhebung bedeutet eben auch Beseitigung, Abschaffung ist ein Loswerden. Und insofern wird auch die bisherige Ontologie aufgehoben. Dieser Gedanke muss im Vorfeld und am Anfang der Aufhebung sogar im Vordergrund stehen. Vor allem aber, die Abdifferenzierung von der zweiten Natur enthält einen entscheidenden Unterschied zur Abdifferenzierung von der ersten Natur. Denn sie kann nicht mehr hinter dem Rücken der Menschen vor sich gehen, als kodierende Verdichtung von unbeabsichtigten Nebenwirkungen. Der zweite Mensch kann im Gegensatz zum ersten nicht entstehen, sondern er muss sich selbst bewusst schaffen. Er muss Bewusstheit gegenüber seiner eigenen Gesellschaftlichkeit gewinnen, wie er in der ersten Konstitutionsgeschichte zunehmende Bewusstheit gegenüber der ersten Natur gewonnen hatte. Bewusstheit anderer und höherer Ordnung freilich, denn Bewusstheit als Selbstbewusstheit ist etwas grundsätzlich anderes als bloße Kontrolle oder Herrschaft gegenüber Naturdingen. Da die relative Bewusstheit gegenüber der ersten Natur erkauft war durch die Fetischkonstitution der zweiten Natur, wurde deren Bewusstlosigkeit als Rückkoppelung auch in der bewussten Subjektbeziehung gegenüber der Objektnatur. Wenn jetzt auch der gesellschaftliche Selbstbezug durch den Kopf hindurch muss, dann kann dies keine mechanische Wiederholung der Subjektwerdung gegenüber der ersten Natur sein. Die gesellschaftliche Selbstbewusstheit wird also auch den Naturbezug grundsätzlich verändern, wobei Kopf hier nicht als Gegensatz zu Bauch bzw. Gefühl zu verstehen wäre, sondern als Bewusstheit, von der die Gefühlsebene eingeschlossen wird. Ist die zweite Konstitution des Menschen überhaupt möglich? In der geschichtsphilosophischen Abstraktion erscheint die Aufgabe ungeheuerlich und fast unlösbar. Aber wie aller Wahrscheinlichkeit nach die Abdifferenzierung von der ersten Natur anhand der ersten einzelnen Schritte in kleiner Münze darstellbar wäre und vielleicht sogar als verblüffend einfach erscheinen würde, zum Beispiel als Symbol- und Abstraktionsträchtigkeit epischen Spiels mit kommunikativen Elementen, so muss auch die Abdifferenzierung von der zweiten Natur in bewältigbaren Schritten und Aufgabenstellungen auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Lebens darstellbar sein. Es sind die unter der Hülle der letzten und höchsten Fetischkonstitution des warenproduzierenden Systems herangereiften menschlichen, gesellschaftlichen Potenzen selbst, die den Schritt über die zweite Natur hinaus möglich machen und sogar nahelegen. Naturwissen, Gesellschaftswissen, Reflexivität, Vernetzung. Dieser Schritt ist aber keine bloße Wahlmöglichkeit, die auch unterlassen werden könnte. Der unter den Zwängen der zweiten Natur bewusstlos selbst geschaffene Krisendruck übt vielmehr auch einen zunehmenden Zwang aus, den scheinbar riskanten Sprung zu wagen. Denn das Risiko, unter den Formdiktaten der letzten zweiten Natur weiterzuleben, beginnt bereits unter unseren Augen, das Risiko des Sprungs über die zweite Natur hinaus zu übertreffen. Das ist die Ironie der menschlichen Konstitution. Das Problem der zweiten Menschwerdung ist notwendigerweise noch verschränkt mit den Zwangsverhältnissen der ersten. Der selbst unbewusste Mensch nötigt sich durch die Konsequenzen seiner bewusstlos konstituierten Reproduktions- und Bewusstseinsform selbst, die Selbstunbewusstheit aufzugeben und aufzuheben. Vielleicht ist diese eigenartige Konstellation am ehesten als die Dechiffrierung dessen zu verstehen, was Hegel noch kryptisch die List der Vernunft nannte. Allerdings gibt es natürlich keine Garantie dafür, dass die Aufhebung auch gelingt. Der Sprung kann auch versäumt werden, zu spät kommen, zu kurz ausfallen, daneben gehen. Das Menschenwesen kann sich auch selbst zerstören und das warenproduzierende System oder Kapitalverhältnis stellt in seiner weltumspannenden Destruktionskraft heute alle Mittel dafür bereit und entwickelt alle Tendenzen in diese Richtung. Die sogenannten Konservativen, zu denen auch immer mehr die früheren Gesellschaftskritiker gehören, sind heute eben konservativ in Bezug auf die wahnsinnig und selbstzerstörerisch gewordene totale Warengesellschaft. Und deshalb sind sie keine Bewahrer mehr, sondern kranke Priester der Vernichtung. Vielleicht ist diese Vernichtung nicht unbedingt eine absolute, physische, wie sie noch in den Atomtod-Apokalypsen beschworen wurde. Auch diese Version ist zwar weiterhin nicht völlig auszuschließen, aber perverser noch und grauenhafter wäre das Hinübergleiten des warenproduzierenden Systems in die sekundäre Barbarei, wie es heute bereits in vielen Erscheinungen zu beobachten ist. Barbarei ist natürlich eine Metapher für ein Geschehen, das noch keinen anderen Begriff hat. Das Wort hat einen eurozentrischen Ursprung. Es wurde immer wieder im Kontext europäischer Denunziation von nicht-europäischen und vormodernen Gesellschaften benutzt. Dabei ging es um die Herabsetzung anderer Kulturen. Jetzt aber muss dieser Begriff auf die von Europa ausgehende Formation des warenproduzierenden Systems selbst angewendet werden. Und in diesem Kontext kann seine Verwendung gerechtfertigt werden. Trotz ihrer äußeren Überlegenheit hatte die westliche Gesellschaft schon in ihren historischen Durchsetzungsschüben beispiellose Potenziale der Barbarisierung freigesetzt. Vom 30-jährigen Krieg über die Geschichte des Kolonialismus und der ursprünglichen Akkumulation bis zur Weltkriegsepoche und zu den heutigen sozialen und ökologischen Zerstörungen zieht sich eine Spur der Barbarei durch die Modernisierung, die aber immer wieder durch zivilisatorische Errungenschaften kompensiert oder sogar zeitweilig abgelöst wurde. Diese Doppelgesichtigkeit der westlichen Moderne findet jetzt ihr Ende. Auch die zivilisatorischen Momente selbst verwandeln sich in ihr Gegenteil und werden zu Momenten der sekundären Barbarei. Freiheit und Gleichheit, Demokratie und Menschenrecht beginnen dieselben Züge der Entmenschlichung zu zeigen wie das zugrunde liegende Marktsystem. Der Grund dafür liegt in der von Beginn an lauernden, besonderen Qualität der säkularisierten, warenförmigen Fetischkonstitution. Die Warenform als allgemeine Bewusstseins-, Subjekt- und Reproduktionsform hat zwar einerseits den Raum der Subjektivität weit über alle vormodernen Formen hinausgeschoben, andererseits aber gerade dadurch in ihrem ungebrochenen Charakter als bewusstlose Fetischform eine kulturelle Enthemmung mitgetragen, die jetzt in ihrer gesellschaftlichen und räumlichen globalen Totalisierung das in dieser Konstitution immer schon lauernde und in den krisenhaften Durchsetzungsschüben temporär erscheinende monströse Moment endgültig freisetzt. Diese Monstrosität liegt in der inhaltsleeren Abstraktion der warenförmigen Fetischkonstitution, die als völlige Gleichgültigkeit der Reproduktion gegen alle sinnlichen Inhalte und als ebensolche Gleichgültigkeit der abstrakt individualisierten Menschen gegeneinander erscheint. Am Ende ihres Entwicklungswegs und ihrer Durchsetzungsgeschichte angelangt, produziert die totale Warenform entmenschte, abstraktifizierte Wesen, die noch hinter das Tier zurückzufallen drohen. Die Entkoppelung von der ersten Natur bleibt bestehen, aber die letzte und höchste Fetischkonstitution der allgemeinen Warenform droht in ihrem objektivierten Zusammenbruch eine regel- und steuerlose Menschen- und Weltverachtung hervorzubringen. Die Entkoppelung von der zweiten Natur kann auch negativ geschehen, als blinde und suizidale Enthemmung, die aus der zunehmenden Reproduktionsunfähigkeit des Regelwerks der Warengesellschaft resultiert. Das doppelt enthemmte und von der ersten wie von der zweiten Natur entkoppelte Wesen, das gleichwohl in blinder Selbstbewusstlosigkeit verharrt, muss ekelhafte und perverse Züge annehmen, für die kein Vergleich aus dem Tierreich mehr taugt. Die Anfänge dieses kulturellen Zusammenbruchs sind weltweit bereits sichtbar und nicht zufällig treten sie vor allem als moralische und kulturelle Verwahrlosung einer wachsenden Anzahl von Jugendlichen in Erscheinung. Das konservative Fetischbewusstsein unter Einschluss der sogenannten Linken will diese gesellschaftliche Verwüstungspotenz der eigenen Bewusstseins- und Reproduktionsform nicht wahrhaben und scheitert mit seiner schwächlichen und heuchlerischen Ethikkampagne, die das konstitutive Zentralmoment des Barbarisierungsprozesses, die gesellschaftliche Warenform selber, unangetastet lassen will. So steht also die Entscheidungsfrage am Ende der Moderne noch unentschieden, aber die Zwänge aus Krise und Zusammenbruch wachsen unaufhaltsam an. Die grundsätzliche Kritik von Herrschaft erscheint auch in ihrer neuen, metareflektierten Gestalt einer Kritik von subjektloser Herrschaft als radikal. Das ist auch zutreffend, insofern als Radikalität bekanntlich ein Vorgehen meint, das an die Wurzel fasst. Wird dieses Vorgehen nicht mit einer geifernden oder existenzialistisch-heroischen Militanzideologie verwechselt, die gerade nicht bis zur Wurzel der Verhältnisse gelangt, dann muss radikale Kritik unter den veränderten Prämissen erst recht gefordert werden. Aber diese veränderte Radikalität ist nicht nur von den bisherigen Vorstellungen über eine radikale Vorgehensweise kritisch abzugrenzen, die allesamt der immanenten, fetisch konstituierten Logik von Arbeiterstandpunkt und Klassenkampf verhaftet sind, sondern ebenso auch von den bisherigen Vorstellungen über die gesellschaftliche Zielsetzung radikaler Kritik. Das transzendente Ziel sowohl der utopischen als auch der marxistischen Konzepte war immer die Überwindung des modernen Kapitalverhältnisses durch eine irgendwie andere, abstrakt allgemeine Form gesellschaftlicher Reproduktion. Genauer gesagt, war dies ein eher selbstverständliches Axiom von Gesellschaftskritik, eine implizite Annahme, die nicht explizit thematisiert wurde, weil ja das grundsätzliche Formproblem der allgemeinen Fetischkonstitution noch gar nicht im Reflexionszusammenhang des kritischen Denkens auftauchte. Über die anzustrebende Form einer solidarischen, gerechten Gesellschaft jenseits des Kapitalismus wurden vielerlei Vermutungen angestellt, die aber allesamt in irgendeiner Weise die abstrakte Allgemeinheit der Warenform reproduzierten. Sei es als natural gedachte, betriebswirtschaftliche Produktions- und marktähnliche Austauschverhältnisse, sei es explizit als alternative bzw. alternativ regulierte Warenproduktion. Das Ziel einer alternativen, vermeintlich aufhebenden, abstrakt allgemeinen Form, die nunmehr im scheinbaren Gegensatz zur Kapitalform für alle Gesellschaftsmitglieder und für alle Momente der gesellschaftlichen Reproduktion verbindlich gemacht werden sollte, implizierte logisch die Drohung der Diktatur, mit welchen Begründungen und Rechtfertigungen auch immer. Unter den Prämissen von Fetischkritik und Aufhebung der zweiten Natur muss das Problem ganz anders und für das immanente Denken überraschend formuliert werden. Denn jetzt kann es nicht mehr um die Installation einer neuen, abstrakt allgemeinen Form gehen, sondern im Gegenteil um die Aufhebung der abstrakten gesellschaftlichen Form überhaupt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es keine gesellschaftlichen Institutionen mehr gibt oder dass die Gesellschaft sich willkürlich im Sinne einer chaotischen Beliebigkeit reproduziert. So stellt sich mit Sicherheit das formkonstituierte moderne Bewusstsein die Aufhebung der Form überhaupt spontan vor. Zu bedenken ist aber Folgendes: Form ist innerhalb der zweiten Natur ja die selbst unbewusste jeweilige allgemeine Bewusstseins- und Reproduktionsform, auf die das erscheinende Ich-Bewusstsein und somit sämtliche gesellschaftlichen Institutionen keinerlei Zugriff haben. Die Form in diesem Sinne kodiert alle Handlungen und setzt die blinden Gesetzmäßigkeiten der jeweiligen zweiten Natur. Die Aufhebung der zweiten Natur ist also notwendig, die Aufhebung dieser Form, in der theoretischen Abstraktion formuliert, die Aufhebung der gesellschaftlichen Form überhaupt. Denn wenn Bewusstsein und praktisch gesellschaftliches Handeln nicht mehr einer dem Bewusstsein unbewussten Form und deren objektivierter Gesetzmäßigkeit unterliegen, kann auch keine neue Formbestimmung auf dieser Ebene mehr nachfolgen. Es war Rosa Luxemburg, die diesen Gedanken für die Kritik der politischen Ökonomie zum ersten Mal nach Marx wieder formulierte und postulierte, dass eine nachkapitalistische Gesellschaft keine politische Ökonomie mehr haben könne. Sie wurde dafür von den offiziellen Marxisten natürlich sofort gerüffelt. Was bisher einem blinden Regelmechanismus folgte, muss in das bewusste Bewusstsein der Menschen, in die Selbstbewusstheit überführt werden. Am ehesten ist diese Transformation vielleicht vorstellbar im Hinblick auf diejenigen Momente der gesellschaftlichen Reproduktion, die bisher als Ökonomie firmierten. Die Konkretisierung des Gedankens von Rosa Luxemburg hieße dann auch, dass zusammen mit der politischen Ökonomie überhaupt die gesellschaftliche Sphärentrennung aufgehoben wird. Denn erst das warenproduzierende System hat die Gesellschaft überhaupt in getrennte und gegeneinander verselbstständigte Sphären oder Subsysteme ausdifferenziert. Politik und Ökonomie, Arbeit und Freizeit, Wissenschaft und Kunst etc., die durch die Totalität der Fetischform in Gestalt des warenförmigen Bewusstseins zusammengehalten werden. Die sozialökologische Krise im Negativen und der Vernetzungsgedanke im Positiven legen es nahe, die Eingriffe in Natur und Gesellschaft nicht mehr nach einem für alles und jedes gültigen Prinzip ablaufen zu lassen, sondern sie nach sozialen und ökologischen Gesichtspunkten zu sortieren, je nach dem sinnlichen Inhalt des Eingriffs und seiner Reichweite etc. Eine solche Diversifizierung, die bei Strafe wachsender Katastrophenträchtigkeit unausweichlich geworden ist, kann aber nur dadurch praktisch gemacht werden, dass sich die gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse direkt auf den sinnlichen Inhalt der Reproduktion beziehen und nicht mehr von einer bewusstlosen Form kodiert und gefiltert werden. Für solche Entscheidungsprozesse bedarf es natürlich durchaus Institutionen, Räte, runde Tische oder wie immer sie dann heißen mögen, die sich als Netzwerk organisieren und zumindest in der Zeit des gesellschaftlichen Transformationsprozesses aus der wahren Form heraus gewisse Entscheidungskriterien festlegen. Erst für die Zukunft könnte so von einer Art Gesellschaftsvertrag gesprochen werden, obwohl der Begriff des Vertrags selber noch der Rechtsform und damit der wahren Welt angehört. Es müsste einleuchtend sein, dass die globalen Entwicklungsbedingungen am Ende des 20. Jahrhunderts es einfach nicht mehr zulassen, alle Reproduktionszweige und Regionen, alle Beziehungen und Verkehrsverhältnisse ein und demselben blinden Formprinzip zu unterwerfen. Den Reiseverkehr und die Produktion von Äpfeln, den Städtebau und die Pflege von Kranken, die Abfallbeseitigung und das persönliche Selbstwertgefühl, das Malen von Bildern und das Fußballspielen gleichermaßen dogmatisch nach einem einzigen Formkriterium, wie es die allgemeine Fetischkonstitution verlangt, darzustellen und nur in dieser Form gesellschaftlich zu machen, wird zur offenkundigen Verrücktheit. An die Stelle der für alles und jedes gültigen allgemeinen Bewusstseins- und Reproduktionsform, von der die Menschen erst gesellschaftlich gemacht werden, die jedoch außerhalb ihrer Bewusstheit und damit ihres Zugriffs liegt, muss eine bewusste Beratung und organisierte Handlung treten, von der Reiseverkehr, Apfelproduktion, Krankenpflege und so weiter nach ihren jeweils eigenen stofflich-sinnlichen Notwendigkeiten behandelt werden. Es gibt dann kein allgemeines Prinzip mehr, wie Rentabilität, Darstellungsfähigkeit in der Fetischform Geld, das den gesellschaftlichen Ressourcen als Seins unabhängig steuert. Allgemein könnte gesagt werden, dass das, was bisher bewusstlose Form von Gesellschaftlichkeit war, aufgelöst und durch direkte menschliche Kommunikation in vielfältig organisierter und vernetzter Form ersetzt werden muss. An die Stelle der bewusstlos kodierenden Form tritt kommunikatives Handeln der Menschen, die ihre eigene Gesellschaftlichkeit und ihre gesellschaftlichen Handlungsketten bewusst reflektieren und dementsprechend organisieren. In gewisser Weise wird der Ansatz von Jürgen Habermas hier in sein Recht gesetzt. Die Krux bei Habermas selber besteht indes darin, dass er selber kein Problembewusstsein hinsichtlich der Fetischform besitzt und demzufolge kommunikative Problemlösungen ausgerechnet im abstrakten Universalismus des warenproduzierenden Systems, das heißt in der modernen okzidentalen Fetischform angelegt sieht, beziehungsweise die allgemeine Warenform für eine unaufhebbare Voraussetzung von Gesellschaftlichkeit hält. Wenn wir noch einmal die Analogie von erster Natur und zweiter Natur zu Hilfe nehmen, so wäre diese Transformation hin zum kommunikativen Handeln identisch mit der Aufhebung des Instinkts auf der Ebene der zweiten Natur. In der bis heute andauernden Vorgeschichte war die Entkoppelung von der Instinktsteuerung der Tiere, erkauft durch die Herausbildung einer sekundären, nicht weniger bewusstlosen Instinktsteuerung über die symbolischen Codes der zweiten Natur. Das gesellschaftliche Handeln ist so primär nicht kommunikativ, sondern folgt den quasi Instinkten, wie sie durch die Fetischkonstitution erzeugt werden. Aber die Subjektivität gegenüber der ersten Natur hat inzwischen Potenzen erzeugt, die bei einer weiteren Quasi-Instinktsteuerung durch die zweite Natur die Menschheit in das bekannte Schicksal der Lemminge zu treiben drohen. Die Autopoiesis des warenproduzierenden Systems ist das Todesprogramm der globalisierten Menschheit. Was als kollektiver Selbstmord erscheint, ist nichts anderes als das blinde Weiterwirken des kodierenden Instinkts, der unter veränderten Kontextbedingungen ins Verderben führt. Längst sind die Konzepte, Einsichten, Ideen und Verfahrensweisen vorhanden, vom Verkehrssystem bis zur Müllentsorgung, die in den einzelnen gesellschaftlichen Reproduktionszweigen den stofflich-sinnlichen Erfordernissen auf der heutigen Höhe von Vergesellschaftung und Produktivkraftentwicklung Rechnung tragen. Aber auf scheinbar unbegreifliche Weise können die von nahezu jedermann geteilten Einsichten nicht in die Tat umgesetzt werden, weil die nach wie vor bewusstlose allgemeine Form, in dem sie die Autopoiesis des Systems setzt, ihr gespenstisch gewordenes Eigenleben weiterführt und die Menschen daran hindert, ihren Einsichten gemäß zu handeln. Die eigene Bewusstseinsform gerät in Widerspruch zu den Inhalten des Bewusstseins. Aber die Geschlossenheit der Fetischkonstitution ist keineswegs eine absolute. Zu dicht sind Einsichten und Inhalte auf allen Gebieten des Denkens und Handelns schon an die Grenzen der Formunbewusstheit herangerückt, als dass der Widerspruch zwischen Form und Inhalt des Bewusstseins selbst aus dem Bewusstsein ausgeblendet bleiben könnte. Dies zeigt sich nicht nur im sozial-ökologischen Krisenbewusstsein. Auch hinsichtlich der freudschen psychischen Provinzen hat sich eine Veränderung vollzogen. Die Mechanismen des Unbewussten und ihre Reflexion, etwa die Begriffe der Verdrängung und der Projektion, sind aus der Wissenschaft in das allgemeine Bewusstsein gedrungen, wenn auch oft in verwässerter und vulgarisierter Gestalt. So unmittelbar und naiv wie noch vor wenigen Generationen können sich die Durchschnittsmenschen heute nicht mehr zu sich selbst verhalten. Damit aber zeichnet sich eine Perspektive ab, in der das Unbewusste langsam, wenn auch widersprüchlich und heute noch instrumentalistisch, abgeschmolzen wird und ein Prozess beginnt, in dem bisher verborgene psychische Provinzen des Es ganz alltäglich ins Licht des erscheinenden Bewusstseins geholt werden. Umgekehrt beginnt auch das Über-Ich seine Autonomie einzubüßen. Auch für das Alltagsbewusstsein ist eine blinde Orientierung an vorausgesetzten und von Kindheit an eingetrichterten Mustern immer weniger akzeptabel. Moralische, politische und kulturelle Normen müssen es sich gefallen lassen, auf ihre Tragfähigkeit und Plausibilität hin geprüft und analysiert zu werden. Tendenziell verschwindet das alte, automatische Über-Ich. Freilich ist diese Entwicklung gerade in der Krise der unaufgehobenen Warengesellschaft auch brandgefährlich und droht zum Moment der Barbarisierung zu werden. Denn solange die allmähliche Auflösung des bisherigen Über-Ich nicht vom simultanen Aufbau einer kommunikativen, nicht warenförmigen Handlungs- und Reproduktionsstruktur begleitet wird, trägt sie nur zur Enthemmung des Warensubjekts und zur Freisetzung von Destruktionspotenzialen bei. Diese beobachtbare Tendenz hat bereits eine rückwärtsgewandte Zeitkritik hervorgerufen, die noch einmal und wohl zum letzten Mal die konservativen Werte des alten Bürgertums, von der Vaterlandsliebe über den Gehorsam gegen Eltern und Lehrer bis zur Arbeitsethik und damit die alte Über-Ich-Struktur wiederbeleben möchte. Eine ebenso vergebliche wie sinnlose und reaktionäre Bemühung. Sogar die Sprache ist nicht mehr als kodierendes System gegen Reflexivität immun. Die feministische Sprachkritik und bewusste Implementierung neuer Sprachregelungen, von denen die männliche Kodierung außer Kraft gesetzt wird, ist keineswegs so albern, wie gewisse männliche Sprach- und Theoriemonopolisten es gern hingestellt hätten. Vielmehr deutet dieser Vorgang den Beginn eines Prozesses an, in dem nicht mehr der Mensch gesprochen wird, sondern die Menschen auch auf ihre Sprachentwicklung bewussten Einfluss nehmen. Ähnliches gilt für die Kritik anderer, zum Beispiel rassistischer Sprachregelungen. So dicht aber auch die Reflexivität an die Grenzen der Fetischkonstitution herangerückt ist, die notwendige Transformation, von der die zweite Natur überwunden wird, hat noch keinen entschiedenen Ansatz gefunden. Die Frage einer Aufhebungsbewegung ist noch nicht entschieden, weil die gesellschaftlichen Kräfte dafür sich noch nicht formiert haben. Stattdessen werden die Lösungswege noch immer innerhalb der wahren Form des Marktstaatssystems gesucht, also auf dem Pfad der Lemminge. In der alten Konstellation hätte dieses Problem die Frage nach dem revolutionären Subjekt aufgeworfen. Aber so kann die Frage jetzt nicht mehr gestellt werden. Die Kritik des aufklärerischen Subjekt-Apriorismus ist unhintergehbar. Weil es kein a priorisches soziales Subjekt der gesellschaftlichen Fetischform gibt und das Wesen der zweiten Natur gerade in ihrer subjektlosen Konstitution besteht, kann auch die Aufhebung dieser Konstitution nicht von einem sozial definierbaren a priorischen Subjekt im Stil des früheren Arbeiterklassen-Subjektkonstrukts getragen werden. Alle sozialen Subjekte des warenproduzierenden Systems sind als solche Charaktermasken der Fetischform. Eine Aufhebungsbewegung kann sich daher nicht an einem a priorischen und schlecht immanenten, formkonstituierten Interesse entzünden, sondern nur anhand einer Kritik der vorausgesetzten blinden Interessenform. Dies gilt für alle, also können auch prinzipiell alle diese Aufhebungsbewegung konstituieren und tragen. Eine solche Bewegung verläuft nicht entlang immanent präformierter Konfliktlinien, sondern entlang der Bruchstellen des warenproduzierenden Systems und im Widerstand gegen den Barbarisierungsprozess. Ihre Träger können sich nicht auf einen ontologischen Apriorismus, zum Beispiel Arbeit, berufen, sondern nur auf den Vollzug partieller, aber unausweichlicher Einsichten, in denen das Bewusstsein seinen eigenen Formkerker sprengt. Der gesellschaftliche Konflikt verschwindet dadurch keineswegs, aber er wird reformuliert auf einer höheren Ebene. Denn es geht jetzt nicht mehr um einen blind vorkonstruierten Gegensatz, in dem jedes Gesellschaftsmitglied von der Fetischkonstitution seinen Part schon zugewiesen bekommen hat, bevor es selber eine Entscheidung treffen kann, sondern um einen Gegensatz, in dem praktische Kritik der Fetischform einerseits und stures Festhalten an ihren absurd werdenden Gesetzmäßigkeiten andererseits, also höheres gesellschaftliches Bewusstsein und kodiertes Lemming-Bewusstsein, gegeneinander stehen. Die Versuchung ist groß, die sich selber bewusst konstituierenden Träger einer zukünftigen Aufhebungsbewegung das Subjekt dieser Bewegung zu nennen, auch wenn es kein a priorisches Subjekt mehr sein kann, das an sich schon präexistent und hinsichtlich seiner Aufgabe präpotent wäre. Es würde sich dann um ein nicht a priorisches, selbstkonstitutives Subjekt auf derjenigen Ebene handeln, die bisher von der subjektlosen, unbewussten Form besetzt war. Aber das zu verwerfende a priorische, das heißt unbewusst konstituierte Subjekt, ist das Subjekt überhaupt. Wenn das Subjekt entlarvt ist, als ein seiner eigenen Form unbewusster Aktor, der sich die Außenwelt zum Objekt setzen muss, sich dabei selbst objektiviert und strukturell männlich und weiß bestimmt ist, dann kann die Wahrnehmungs- und Handlungsbewusstheit jenseits der zweiten Natur nicht mehr die Form der Subjektivität im bisherigen Sinne annehmen, die ihre positive und emphatische Konnotation verliert. Das zu gewinnende Metabewusstsein über die zweite Natur hinaus ist keine Subjektivität mehr. Für das immanente Bewusstsein paradox und provokativ lässt sich somit die historische Aufgabe auf die Kurzformel bringen: Die Revolution gegen die Fetischkonstitution ist identisch mit der Aufhebung des Subjekts. Das war doch mal Kritik der politischen Ökonomie auf der Höhe der Zeit. Gleichzeitig Analyse und Kritik des Sachzwangs und das in Sachzwang FM. Und eine Diagnose der Gebrechen des automatischen Subjekts. Es ging durchweg um Subjektivität und Objektivität, wie diese verschränkt sind und dialektisch aufhebbar. Zwei Folgen Sachzwang FM gehen zu Ende. Die folgenden Aufsatz von Robert Kurz von 1993 zum Inhalt hatten: Subjektlose Herrschaft zur Aufhebung einer verkürzten Gesellschaftskritik. Erschienen damals in der Zeitschrift Krisis, Ausgabe 13. Und Dr. Indoktrinator und Sachzwang FM verabschieden sich bis zum nächsten Mal. Tschüss.